Deutschlandfunk. Essay und Diskurs. Die Schrift als Fremder. Von Martin Zein. Bücher stinken. Ja, Sie haben richtig gehört. Bücher stinken. Bevor Sie jetzt wütend ein möglichst schweres Buch Richtung Radio schleudern, dieser Satz stammt aus einem Buch. Und nicht etwa aus einer ikonoklastischen Kampfschrift aus dem papierlosen Silicon Valley. Das Buch heißt Super Sad True Love Story und sein Autor ist Gary Steingart. Es spielt in einer nahen Zukunft, in einer total computerisierten Welt, in der sich Europa so halbwegs halten kann, die USA aber nur noch am finanziellen Tropf der Chinesen hängen. Eine Zeit, in der Bücher so veraltet erscheinen wie heutzutage IBM-Kugelkopf-Schreibmaschinen. Alles dreht sich nur noch um das aktuelle Modell des Apparats. Einem Handy, das einen immer sofort mit seiner Umgebung vernetzt und das keine Persönlichkeitsrechte mehr zu kennen scheint. Nur noch unbelehrbare Nostalgiker lesen in muffelnden Baumkadavern, Vulgo-Büchern. Trotzdem begeht der nicht besonders lebenstaugliche Erzähler Lenny den Fehler, in einem Flugzeug, also in aller Öffentlichkeit, ein Buch hervorzuholen, einen Band mit Erzählungen von Anton Tschechow. Ich merkte, dass einige First-Class-Passagiere mich anstarrten, weil ich ein Buch aufgeschlagen hatte. »Alter, das Ding stinkt ja wie nasse Socken«, sagte ein Jungspund neben mir. Rasch verstaute ich meinen Tschechow wieder im Handgepäck. Während die Passagiere sich erneut ihren flackernden Displays zuwandten, zog ich meinen eigenen Apparat hervor und fing an, laut darauf herumzutippen, um zu zeigen, wie sehr ich alles Digitale schätzte. Diesen Apparat haben immer alle dabei und er scannt sofort den Kreditrahmen bzw. den Beliebtheitsgrad aller Umherstehenden. Kürzlich ein Buch erworben zu haben, führt direkt zu einer Abwertung des nicht ganz unbedeutenden Rankings sexuelle Attraktivität. Wer liest, ist ein Loser, ein Mauerblümchen. Das Postbuch-Zeitalter steht uns kurz bevor, so Steingart. Nur wir ewig Gestrigen haben gern ein Objekt aus Zellulose, Kleber und Druckerschwärze in der Hand. Die Kulturtechnik Lesen wird vom Visuellen verdrängt. Lesende sind lebende Fossilien, die Bass erstaunt auf die gigantische Einschlageruption aus einer enormen Masse von Nullen und Einsen blicken. Ein Ereignis, das sie demnächst alle aussterben lassen wird. Eine Übertreibung, gewiss. Aber wie wir alle, die viel lesen, die also auch mal in der Badewanne oder im Freibad lesen, wir alle wissen, Bücher stinken wirklich. Sobald sie nämlich mal feucht geworden sind. Und natürlich gibt es Liebhaber des speziellen Geruchs in Antiquariaten. Den kann man schätzen, wie andere den sehr speziellen Geruch von Rohmilch-Camembert. Diese Potenz von Milch. So wie Antiquariate, die nach der Potenz von Buch riechen. Man kann diesen Geruch lieben. Aber man muss es nicht. Bücherdämmerung. Bitt essen Seele auf. Büchergeddon. Der Abgesang auf das Buch ist alt. Fast 50 Jahre vor Steingart hat der Literaturwissenschaftler Marshall McLuhan ein Buch geschrieben, dessen Titel bis heute durch den Mediendiskurs geistert: Die Gutenberg-Galaxis. 1962 erschien es und der Untertitel machte klar, worum es ging: Das Ende des Buchzeitalters. In der Einleitung hieß es: Im elektronischen Zeitalter, das auf die typografische und mechanische Ära folgte, begegnen wir neuen Formen und Strukturen der menschlichen Interdependenz und der Ausdrucksweise, die in der Form oral sind, auch wenn die Situationselemente nicht verbaler Natur sind. Offenkundig ist dieses Zitat selbst nicht oral, also nicht mündlich, sondern zutiefst einer Schriftkultur verpflichtet. Was McLuhan meinte, die elektronische, wir würden heute sagen die digitale Zukunft, wird mündlich sein. Geschrieben mag weiterhin werden, aber die Ausdrucksweise, die Grammatik, die Formen, all das wird eher oral, also mündlich wirken. Klingt wie eine hellsichtige Beschreibung vieler Facebook- oder WhatsApp-Dialoge, die ganz gut ohne schriftsprachliche Relikte wie Anrede und Grammatik oder Groß- und Kleinschreibung auszukommen scheinen. WG, wie war dein WE? War zu Hause, weil krank. Lol, kein Bock. Entschlüsselt und in die zugegebenermaßen archaische Form eines Briefes gegossen, heißt diese Meldung: Hallo, wie geht's? Wie war dein Wochenende? Ich war zu Hause, denn ich war krank. Zumindest offiziell. In Wahrheit hatte ich keine Lust. Lass mal von dir hören. Dein M. Wie schon gesagt, auf den ersten Blick scheint McLuhan exakt das legere Kommunizieren in den sozialen Netzwerken beschrieben zu haben. Mündlichkeit ist an die Stelle von Schriftlichkeit getreten. Auch wenn eben nicht telefoniert, sondern immer noch geschrieben wird. Aber wenn wir genauer hinschauen, fällt auf, dass diese Gegenüberstellung nicht wirklich funktioniert. WG, wie geht's? WE, Wochenende und LOL, Laugh Out Loud, sind Abkürzungen, die nichts mit Mündlichkeit zu tun haben, sondern die Geschwindigkeit beim Tippen erhöhen sollen. Sie funktionieren ganz ähnlich wie die Abbreviaturen in Klosterhandschriften, in denen die Mönche mit einem Schnörkel oder einem Strich über einem Buchstaben anzeigten, dass der Lesende hier einfach den gleichen Buchstaben oder die gleiche Silbe ergänzen solle. Oder ein Mönch Jesus Christus mit 6 statt mit 13 Buchstaben schrieb. IHS, XPS. Altsprachler ahnen, hier wurde die griechische Schreibweise verkürzt. Das griechische X steht für das lateinische CH. Das P ist die griechische Schreibweise für das R. 6 Buchstaben, die genügten, um einen Namen, den alle kannten, niederzuschreiben. Wohlgemerkt, das war üblich in lateinischen Texten. Da schrie kein mittelalterlicher Sprachpfleger Zeta und Mordio. Im Gegenteil, in diesem Vermischen zweier Sprachen sahen die Leser einen Nachhall des zweiten Gebotes. Du sollst den Namen deines Gottes nicht unnütz gebrauchen. Der Name war da und nicht da, eben nur angedeutet. Abkürzungen bedeuten nicht per se Sprachverfall, sondern können auch eine elegante kulturelle Anspielung sein. Weder der Mönch noch der rasende SMS-Schreiber sind also faul. Beide abkürzen, zusammenziehen und vermischen verschiedener Sprachen fußt auf einer Konvention, auf einem automatischen Mitlesen dessen, was da nur angedeutet wird. Hier wie dort geht es um Beschleunigung, die nur schriftlich zu bewerkstelligen ist, und um einen Beweis, dazuzugehören. Dazu eine Anekdote aus einer Zeit, als noch eine giftgrüne Schrift auf voluminösen Bildschirmen erschien. In der Frühphase der Chatrooms stand ich mal hinter zwei Frauen, die auf ihrem Computerbildschirm die ganze Zeit Beiträge bewerteten. Oh, guck mal. Wow, der ist ja toll. Und was waren ihre Kriterien? Erstens, boah, schreibt der schnell. Und zweitens, das aber nur impliziert, boah, schreibt der versiert. Will sagen, Slang-Ausdrücke, Insider-Abkürzungen und eben auch korrekte Rechtschreibung miteinander verwebend. Zur Erinnerung. Damals konnten wir in Echtzeit zusehen, wie jemand tippte. Buchstabe für Buchstabe. Und wir reden von einer Zeit, als noch angerufen wurde, um zu fragen, ob die Mail auch wirklich angekommen ist. Tatsächlich schien in den Anfangsjahren der E-Mails die normierende Kraft der Rechtschreibung kurzzeitig außer Kraft gesetzt. Der Deutschlehrer in uns allen akzeptierte in dieser noch neuen, rohen Form das Außerkraftsetzen vieler mühsam erlernter Regeln. Komischerweise waren das nur wenige Jahre, in denen es okay war, Rechtschreibung als lässliches Extra zu begreifen. Spätestens die Einführung der Rechtschreibfunktion merzte den orthografischen Wildwuchs weitgehend aus. Nur noch rasende SMS-Junkies und zu coole Jugendliche verzichten auf Zeichensetzung und Großschreibung in ihren ach so eiligen Nachrichten. Denn Schreiben, richtig schreiben zu können, zeichnet einen aus, verschafft uns einen Distinktionsgewinn. So nannte der Soziologe Pierre Bourdieu das Beliefern jener feinen Unterschiede, mit denen Angehörige einer Schicht sich erkennen. Früher hieß das Stallgeruch. Wobei die Kriterien, was gutes Schreiben ausmache, natürlich gruppenspezifisch sind, aber deswegen haben sie nicht weniger Gesetzesrang in eben diesen Gemeinschaften. Sprachwissenschaftler vermuten deshalb als einen Grund für das Entstehen der Abbreviaturen, sie signalisierten dem Leser Professionalität und Bildung des Schreibenden. Es war ein Code der Gebildeten. Auch das SMS-Deutsch und die WhatsApp-Abkürzungen sind keine defizitären Formen, keine Schwundstufe. Schon in der Steinzeit der Blogger-Szene waren Stil, Eleganz und Beherrschung der Rechtschreibung wichtig, um sich von der Masse abzusetzen. Denn im Netz begegneten einem schon damals mehr Trolle und Idioten als die sagenumwobene, ominöse und eben leider nicht omnipräsente Schwarmintelligenz. Der Distinktionsgewinn, eine Nachricht schnell tippen zu können, war ein Surplus, ein Ausdruck von überlegender Beherrschung dieser Form. Der Nachrichtendienst Twitter hat daraus ein Alleinstellungsmerkmal gemacht. In 140 Zeichen alles sagen zu müssen, hat sehr schnell dazu geführt, dass Stilisten auffielen. Und hier in dieser lange rein schriftlichen Form der Kurzmitteilung tummeln sich keine tumpen Orks, die unbedingt die weiße Festung der Rechtschreibung schleifen wollen. In den sozialen Netzen wird zwar auch gestammelt, aber nicht mehr als sonst in der Welt. Auch hier gibt es Meister des Aphorismus, die sich durch Kürze, Schlagfertigkeit und Eleganz auszeichnen. Vergleichbar ist das mit den Tischgesprächen in französischen Adelshäusern, zu denen die Aufklärer eingeladen wurden, trotz aller Klassenvorbehalte, weil ihr Esprit alle bezauberte. Also ihre Fähigkeit, sprachlich zu brillieren, ohne sich vorbereiten zu können auf das, was gerade als Thema zwischen Hauptgang und Nachtisch im Schwange war. Ein Teil des so gefeierten Esprits, ein Teil dieser Kultur der Geistesblitze, war immer auch Schnelligkeit. In Abwandlung eines berühmten Satzes von Marshall McLuhan ließe sich sagen, Speed is the message, die Geschwindigkeit ist die Botschaft. Und Mündlichkeit im Medium der Schrift, Mündlichkeit, wenn sie so aufscheint, ist hinreißend, weil das Aufeinandertreffen der drei Elemente Kürze, Eleganz und Witz eine Fusionsenergie entfacht, die keine der Eigenschaften allein in sich trägt. Tja, wie sollen dagegen Bücher bestehen? Sind sie nicht zu langsam? Sicher, viel langsamer als der Tweet oder die Eilmeldung Minuten nach dem Ereignis. Ja, sie sind langsamer. Auch wenn das Buch viel schneller geworden ist in den letzten Jahrzehnten und zwischen Ereignis, Talkshow-Thema und erstem populärem Sachbuch heute nur wenige Wochen liegen. Manchmal allerdings vergehen danach auch nur wenige Wochen, bis all das dem Vergessen anheimfällt. Trotzdem, sollte es diese Langsamkeit sein, die das Medium Buch, ja die Schrift an sich bedroht? Und bevor wir jetzt alle unsere schneckenlangsamen Bücher in Antiquariate bringen, weil wir jetzt noch Geld dafür bekommen, hier eine andere, weniger bekannte Aussage McLuhans. Alte Medien verschwinden nicht, weil ein neues die Bühne betritt. Im Gegenteil, was sie ausmache, trete deutlicher hervor, so jedenfalls der Medientheoretiker in einer Diskussion. Ich denke, dass einem, sobald ein neues Medium auftaucht, die Grundeigenschaften älterer Medien deutlicher bewusst werden. Ich denke, uns ist heute besser bewusst, was Print ist, als uns das in der Vergangenheit klar war. Radio hat mehr von einer eigenen Identität angenommen, ab dem Moment, in dem das Fernsehen auftauchte. Und im Film ging es genauso. Was aber ist denn die Identität des Buches? Und was die der Schrift? Bei der Schrift ist der Vorteil klar. Sie ist so wandelbar, dass sie alles aufnimmt. Schreiben, Denken und das Universum mögen Grenzen haben, aber wir sind noch weit davon entfernt, diese Grenzen zu erreichen. Für McLuhan stand Schrift für Ausdrücklichkeit, also die Fähigkeit, etwas direkter zu erfassen, als es ohne dieses Medium möglich wäre. Und da hatte er prominente Fürsprecher, etwa den Schriftsteller Edgar Allan Poe. Der muss allerdings aufgrund seiner Profession als parteiisch gelten. Für ausgemacht kann ja gelten, dass schon dem bloßen Akt des Niederschreibens die Tendenz innewohnt, unsere Gedanken in eine logische Ordnung zu bringen. Schreiben bringt das Wildwasser des Mündlichen in das ruhige Kanalbett der Logik. Aber ist das wirklich so? Oder vernehmen wir einen fernen Nachhall jener Verehrung der Schrift, die in einigen Kulturen dem Kultus vorbehalten war, in allen am Anfang eine Angelegenheit der Elite war? Schreiben zu können als Norm ist eine relativ junge Erscheinung in der ca. 7000 Jahre alten Geschichte der Schrift. Und interessanterweise hat sich in all den Jahren ein Ressentiment gehalten. Die Schrift gilt auch als ein Versteck. Hier trete der Mensch viel weniger in Erscheinung als etwa im Interview. Seltsam, im Gespräch gemachte Äußerungen könnten wir ja als bloße Momentaufnahmen betrachten, aber wir vertrauen dem Mündlichen. Es lässt den Menschen hervortreten, der sich sonst hinter der Schrift verbirgt. Der bedeutendste Theologe des Mittelalters, Thomas von Aquin, sah folglich keinen Nachteil darin, dass Jesus zwar aus der Tora vorlesen konnte, aber sonst sich nicht als Schreibender hervorgetan hatte, wie etwa 20 Jahre nach ihm der Apostel Paulus. Das mündliche Lehren, so Aquin, erlaube ein Wechselspiel mit den Zuhörern, das in der Schrift nicht darstellbar ist. Wobei so etwas nur ein Mönch schreiben kann, der trotz seiner Bildung das heidnische, also das griechisch-römische Theater, offenbar nicht schätzte. Ja, nicht einmal kannte. Schrift kann sehr wohl das Mündliche bewahren. Nicht umsonst hat Platon seine Philosophie in Dialoge gepackt. also die Mündlichkeit der Lehre in der Schrift abgebildet, ja gespiegelt. Aber trotzdem ist es bemerkenswert, dass ein Vertreter der Buchreligion wie Thomas von Aquin den Messias dafür lobt, keine Schriftzeugnisse hinterlassen zu haben, denn dessen Lehre sei so viel lebendiger erfahrbar. Der einzige Philosoph, der das Mündliche nicht favorisiert, ist Jacques Derrida. In »Die Stimme und das Phänomen« kritisiert er die abendländische Verehrung für das Mündliche. Für Derrida ist die Stimme nicht ursprünglicher, nicht natürlicher als die Schrift. Der abendländische Phonologozentrismus, der Glaube, Vernunft und Stimme seien ursprüngliche Eigenschaften des Menschen, war für ihn ein Mythos. Marshall McLuhan wird von ihm nicht zitiert, aber der kanadische Wissenschaftler hätte perfekt als Negativbeispiel dienen können. Denn McLuhan glorifiziert die Buchstabenschrift, die in seinen Augen überhaupt erst den Weg zum logischen Denken freigemacht habe. Das geht übrigens einher mit einer altväterlichen Herabsetzung der chinesischen Schrift. Die ist in McLuhans Augen im Stammesdenken stecken geblieben, weswegen die Chinesen auch nicht an der Moderne teilhaben konnten. Für McLuhan steht der Stamm exemplarisch für das Individuelle und den Einzelnen, während der technische Fortschritt die Gruppe und den Austausch bevorzuge. Allerdings wären auch die Möglichkeiten der Buchstabenschrift beschränkt. Sie sei linear und damit nicht in der Lage, unsere moderne Welt auszudrücken. Schrift stehe für das mechanische Weltbild, das einen Grund A und eine Wirkung B zu einer Sache C führt. Dieses ABC aber gelte in einer relationalen Welt nicht mehr, wie sie Albert Einstein mit seiner Relativitätstheorie geschaffen hat. Stimmt das? Nein. Nun mag ein Satz linear sein, ein Buch vielleicht, eine Bibliothek aber sicher nicht und schon gar nicht eine Lesebiografie. Was wir am Internet schätzen, die Verlinkung, das Verweisen auf andere Texte, das haben analog früher Zitate und Fußnoten geleistet. So gesehen war eine Bibliothek immer schon ein Hypertext. Aber trotzdem muss McLuhan in einem Punkt zugestimmt werden: Die neuen Techniken verändern die Nutzer. Je mehr neue Techniken ins Spiel kommen, desto weniger sind die Leute von der Wichtigkeit des persönlichen Ausdrucks überzeugt. Diese Aussage stimmt. Allerdings gilt sie nur für die Anfänge. Nämlich solange das Beherrschen der neuen Technik alle Kraft bindet. Ich erinnere mich noch an den Stolz eines Künstlers, der ein paar Besuchern Anfang der 90er in der Frankfurter Städelschule zeigte, dass seine schematische Zeichnung eines Schiffes sich vor unseren Augen drehte. Das war damals mit einem enormen Programmierungsaufwand verbunden, hatte ihn also viel Zeit und Energie gekostet. Der künstlerische Mehrwert war bescheiden. Das sahen wir Zuschauer auch schon damals. Diese Hürde, die eine neue Technik aufwirft, gab es, wir haben das aber nahezu vergessen, auch bei der Schrift. Sie hatte nicht nur Freunde. Ein bekannter Schriftverächter war Platon. In seinem Phädrus-Text beklagt eine Figur den Verlust lebendigen Wissens, der mit der Fähigkeit einhergeht, Dinge aufzuschreiben. Denn Vergessenheit wird dieses herbeiführen, durch Vernachlässigung des Erinnerns. Gedächtnis war für Platon quasi passiv und Schrift ein Vehikel, eine Gedächtnisstütze. Echtes Lernen aber funktioniere nur über Einverleibung, also Erinnerung. Platon nannte daher die Zeichen fremd. Fremd, weil nicht von den Griechen, sondern von den Phöniziern erfunden, fremd, weil nicht so lebendig wie das gesprochene Wort. Worte, Worte, Worte. Das sagt nicht Platon, sondern der Platoniker Hamlet, zu seinem Schwiegervater ins Spe, dem königlichen Ratgeber Polonius. Der Prinz von Dänemark ist verzweifelt über die seltsam lockere Beziehung, die unsere Sprache mit der Realität hat, vor allem wenn sie in ein Buch verbannt ist. Selbst im moralisch nicht besonders anspruchsvollen 21. Jahrhundert verwundert es, mit wem die Sprache, auch und gerade die niedergeschriebene, mit wem alles Sprache ins Bett geht. Ja, richtig, Pegida, Trump, die Identitären, die aus Wiederholung, Spektakel und Herabsetzung sich ihre ganz eigene Realität zusammenzimmern. Hamlet, deren Schriftzeugnisse und Homepages und Twitter-Accounts überfliegend, würde wohl wieder seine drei berühmten Worte hervorstoßen. Polonius, was lest ihr, mein Prinz? Hamlet, Worte, Worte, Worte. Polonius, aber wovon handelt es? Hamlet, wer handelt? Polonius, ich meine, was im Buch steht. Wir wissen nicht genau, ob Hamlet den nervig gutwilligen Polonius absichtlich missversteht, diesen alten Herrn, der offenbar mit dem noch jungen Medium Buchdruck nicht recht umzugehen weiß. Was wir aber wissen, Hamlet erzeugt Fremdheit gegenüber den Worten, wenn die zu Lettern sich verwandelt hatten. Und die kannte auch ein Sprachliebhaber, der einen nicht geringen Teil seines Lebens der allgemeinen Sprachverluderung widmete, Karl Kraus. Und wo fand er die vor allem? Im gedruckten Wort. Je näher man ein Wort ansieht, desto ferner sieht es zurück. Dieser doch einigermaßen mysteriöse Satz war für den 9-jährigen Grundschüler, der ich mal war, alles andere als dunkel. Der beschrieb meine Wirklichkeit, auch wenn ich natürlich seinen Schöpfer Karl Kraus nicht kannte. Ich konnte Wörter sehr genau anschauen und wusste im Diktat trotzdem nicht, wie sie geschrieben wurden. Oder konnte gerade noch die geübten Wörter, aber nichts übertragen, so dass F sich immer wieder in Vorsilben einschleichen konnte, die eigentlich dem Vogel V vorbehalten waren. Diesen Ballastbuchstaben, den unser Sprachschiff immer noch mit sich rumschleppt, obwohl es ihn gar nicht braucht. Und was mich gerettet hat, denn eines Tages kamen die Wörter mir doch näher, gerettet hat mich, dass ich die Trennung zwischen mir und der Rechtschreibung nicht ernst nahm. Ich war ein naiver Junge, der sich über schlechte Noten im Diktat keinen Kopf machte. Gerettet haben mich sicher auch Lehrerinnen, die mathematisch begabten Jungen damals noch erlaubten, Deutsch nicht so wichtig zu nehmen. Jedenfalls solchen Jungs, die ruhig auf dem Stuhl sitzen blieben. So bekam ich Zeit. Und die Wörter kamen mir näher. Mit jedem Comic, mit jedem Perry Rhodan-Heftchen und ja, endlich mit jedem Buch, das ich als jugendlicher Konvertit nach meiner kindlichen Lesediät verschlang. Allerdings nie so nah, wie sie Jean-Paul Sartre, der die Biografie seiner Kindheit die Wörter genannt hat, kam. Einer, der sich zeitlebens für die Tausendfüßler begeisterte, Wörter wie Idiosynkrasie oder Heauton Timorumenos und der als alter Mann bekannte, immer noch am liebsten Krimis zu lesen. Ein Büchermensch. Ich hatte meine Religion gefunden. Nichts erschien mir wichtiger als ein Buch. Die Bibliothek sah ich als Tempel. Im Vergleich zu so einem Wortpriester bin ich ein Agnostiker. Ein Rest von Fremdheit blieb. Und auch heute rettet mich immer noch der Duden oder das Rechtschreibprogramm, wenn ich mich frage, wie man verheeren schreibt, mit Dehnungs-H oder doppeltem Vokal oder ganz anders. Ein Freund, dem ich von diesem Text erzählte, überraschte mich mit der Bemerkung, er sei Legastheniker. Auch ein Wort, dessen Schreibweise dringend vereinfacht gehört. Er könne zwei Fremdsprachen, Deutsch und Englisch. Und er ist 50, also einer, der lange vor der angeblich so schriftzersetzenden Computerisierung das Schreiben eben nicht gelernt hat. Zwischen Sprechen und Schreiben steht eine Mauer. Und nicht alle haben das Privileg, sie einfach so überspringen zu können, weil sie es in der Kindheit so nebenbei wie das Laufen erlernt haben. Für manche heißt das, so sehr sie das Wort auch ansehen, es kommt ihnen nicht näher. Wofür es einen Grund in der Schrift selbst gibt, was den Makel tilgt, zu dumm zum Schreiben zu sein. Der Sprachwissenschaftler Harald Hamann meint, die Verbindung von Sprache und Schrift ist keine natürliche. Schrift ist ein Werkzeug. Es gibt viele Völker ohne Schrift, keines ohne Sprache. Einige kommen ohne dieses Werkzeug aus. Und selbst wenn das Überführen von Gesprochenem in Schrift funktioniert, so Hamann, nie kann es die Vielgestaltigkeit der Sprache ganz darstellen. Schriftsysteme operieren nach eigenen Prinzipien, die in partieller, aber nicht vollständiger Wechselbeziehung zu sprachlichen Strukturen stehen. Schriftsysteme, die sich dem Ideal einer 1:1 Entsprechung von Laut und Schrift annähern, sind eine seltene Ausnahme. Und das Deutsche zählt nicht dazu, wie jeder weiß, der mit seinen Kindern jemals Diktat geübt hat. Was wir sprechen, ist nicht eindeutig mit unserem Alphabet abzubilden. Was Dialekte besser wissen als die Hochsprache, etwa wenn einige Hamburger vom Stein sprechen, wenn sie den Stein meinen. Was eigentlich ja korrekt sein müsste, wenn wir uns nur die Buchstaben anschauen, S und T, woraus dann ein St wird. Wenn dem aber so ist, wenn die Wahlverwandtschaft zwischen Sprache und Schrift nicht unverbrüchlich ist, warum dann Angst haben vor dem Absterben der Schrift? Warum überlassen wir nicht die Aufzeichnungen unserer Gedanken Diktiergeräten und MP3s? Denn wir leben in einer Zeit, in der zwar unendlich viel geschrieben wird, aber gleichzeitig es dank Computerspracherkennung erstmals möglich erscheint, dass wir weder lesen noch schreiben können müssen, um an Informationen zu kommen, die einige Jahrtausende lang als Buchstaben gespeichert wurden. Willkommen, Siri, Cortana oder Alexa. Bitte, ihr Spracherkennungsprogramme, schreibt das für mich auf. Stirbt das Schreiben wirklich aus? Weil wir es nicht mehr als Werkzeug brauchen? Niemand kann das mit Sicherheit sagen. Nicht einmal, ob uns das Schreiben tatsächlich weniger vertraut wird. Noch nie in der Weltgeschichte gab es so viele Schreibende, einen solchen Grad von Alphabetisierung. Bei der Handschrift aber scheint eine Prognose möglich. Sie wird verschwinden, nachdem in der Übergangsphase noch eine Zeit lang Druckbuchstaben ohne Verbindung benutzt werden, wie es jetzt schon in den USA üblich ist. Handschrift wird dann zu einem kalten Medium werden, nicht nur für Graphologen, auch für die Empfänger von Liebesbriefen. Nur Gesellschaften, in denen die Kalligraphie eine große Rolle spielt, werden sich dem entgegenstemmen. Und selbst wenn die Schrift ausstirbt, weil uns die Computer eines Tages wirklich verstehen, wenn alles nur noch mündlich erfolgt und eine brillant programmierte Software alles Geschriebene zu Lauten transkribiert, was dann? Was wird in 3000 Jahren sein? Sind dann den Menschen Buchstaben so fern wie Hieroglyphen? Nur noch für eine Handvoll von Spezialisten entschlüsselbar, unter großen Mühen, aber trotzdem mit vielen Leerstellen? Das klingt nach einem Schreckensszenario, aber schauen wir uns mal diese Lesenden an. Kann sich ein Schreibender bessere Leser wünschen? Eine größere Sorgfalt beim Entziffern ist kaum denkbar. Auch keine größere Freude, einen Text aufgeschlossen zu haben, weil in der Schrift etwas eingeschlossen ist, das es so nur hier gibt. 7000 Jahre menschlicher Ausdruck. Denn Schreiben und Lesen sind eine Liebeserklärung, nicht bloß eine Technik. In Steven Spielbergs kitschigem, aber trotzdem anrührendem Film AI, künstliche Intelligenz, finden Jahrtausende, nachdem die Menschheit untergegangen ist, sehr schöne, sehr sphärische Roboter einen Cyborg, einen künstlichen Menschen, einen Jungen, in dessen Gedächtnis etwas bewahrt ist, von dem die Roboter gerne mehr wissen wollen, die Menschen. Denn er ist das letzte Wesen, das sie noch gesehen hat. Schrift ist so ein Schatz, in dem die Nachgeborenen vieles finden werden, um zu verstehen, was Menschen einmal gewesen sind, wie sie gedacht, geliebt und gehasst haben und welche Dummheit das geduldige Papier oder das flatterhafte Internet ertrug. Aber selbst wenn die Schrift ganz aussterben sollte, wenn alle Schriftkundigen gestorben sein sollten, wenn sie eines Tages so seltsam anmutet wie das Erbauen einer 146 Meter hohen Pyramide, muss das kein endgültiger Schlussstrich sein. Im antiken Griechenland gibt es nach der sogenannten Linearschrift B für einige Jahrhunderte keine schriftlichen Zeugnisse. Bis dann circa im 9. Jahrhundert die Übernahme des phönizischen Alphabets erfolgte und die Griechen sie in einem entscheidenden Punkt erweiterten. Sie fügten die Vokale hinzu, denn die Phönizier notierten nur die Konsonanten. Ein Erfolgsmodell, das sich über die Welt verbreitete, nachdem man lange mit dem Schreiben ausgesetzt hatte. Wie schon der griechische Dichter Hesiod ahnte, manchmal braucht es Dunkelheit und Chaos, damit etwas wirklich Neues entsteht. Und niemand weiß, ob das, was dann kommt, die Kluft zwischen dem Gesprochenen und dem Aufgezeichneten nicht viel besser meistern wird, als es etwa die lateinische Schrift mit dem Deutschen vermocht hat. Ob das, was dann kommt, nicht die Mündlichkeit in aller Lebendigkeit zu bewahren mag, damit nie wieder jemand Sprache als fremd empfindet. Die Schrift als Fremder von Martin Zein. Mit Janina Sachau, Martin Bross und Bruno Winzen. Technik Tobias André. Regie Anna Panknin. Redaktion Barbara Schäfer.